Falsche Anreize sind jedoch nicht das einzige Problem der Konzernstruktur der Deutschen Bahn. Mindestens ebenso ungünstig wirken sich mangelnde Kontrollierbarkeit und ein wuchernder Verwaltungsoverhead aus. Denn bisher haben wir uns nur die oberste Ebene der Konzernstruktur angesehen, die Deutsche Bahn AG als Konzernholding und ihre 5 Tochterfirmen, die der DB AG direkt gehören. Doch all diese Töchter haben selbst noch Töchter. Und diese Töchter wiederum haben ebenfalls Töchter. Die Struktur des Bahnkonzerns ähnelt dem Stammbaum eines jahrhundertealten Adelsgeschlechts. 2010 waren unter dem Dach der DB AG bemerkenswerte 865 Unternehmen im In- und Ausland zusammengeschlossen, an denen die Holding direkte oder indirekte Mehrheiten hielt. 2023 waren es immer noch mehr als 600 Tochterfirmen auf der ganzen Welt. Die Bahn, das sind in Wirklichkeit also hunderte teils winziger Firmen. Und alle diese Gesellschaften haben jeweils eigene Satzungen, eigene Vorstände, in vielen Fällen auch eigene Aufsichtsräte. Und sie alle beschäftigen zwar Menschen, die hoffentlich am eigentlichen Ziel der Bahn arbeiten, nämlich Menschen und Güter so schnell, sicher und angenehm wie möglich zu transportieren, aber haben natürlich alle eine eigene Verwaltung. Innerhalb der Bahn existieren also zahllose separate Lohnbuchhaltungen, IT-Abteilungen, Personalabteilungen. Einfach alles, was eine Firma braucht, existiert mehrfach. Natürlich sind in diesen Doppel- und Dreifachstrukturen auch sehr viele Menschen beschäftigt, die von dem, was die Bahn eigentlich tun soll, sehr weit entfernt sind. So werden unter dem Dach der DB AG tausende Beschäftigte für Tätigkeiten bezahlt, die wenig oder gar nichts damit zu tun haben, dass Züge Menschen pünktlich, sicher und bezahlbar durch Deutschland und Europa bringen. Zugleich führt das Firmengestrüpp dazu, dass niemand mehr einen echten Überblick darüber hat, wer eigentlich was tut. Mitunter arbeiten an mehreren Stellen Menschen im Prinzip an denselben Aufgaben, nur für eine andere GmbH oder AG im Bahnkosmos. Diese Intransparenz kostet sehr viel Geld, weil redundante Strukturen in einem solchen Moloch kaum zu vermeiden sind. Genau kann das leider niemand beziffern. Selbst der Bundesrechnungshof wagt sich an keine konkrete Zahl, warnt aber in aller Deutlichkeit. Der Bund läuft Gefahr, die Kontrolle über die DB AG gänzlich zu verlieren. Die Intransparenz ermöglicht es den Verantwortlichen, in ihren kleinen Fürstentümern immer wieder neuen Moden und Irrwegen zu folgen und Geld auszugeben, ohne dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Beispielsweise fordert der Bundesrechnungshof seit 2019, dass die DB AG sich auf ihr Kerngeschäft, nämlich die Bahn in Deutschland, konzentrieren und Beteiligungen an Unternehmen in aller Welt abstoßen müsse. Stattdessen geschieht das Gegenteil. Die Bahntochter DB International Operations schloss noch im Jahr 2022 Verträge zum Betrieb von Eisenbahnen unter anderem in Kanada und Ägypten, die die DB AG bis zu 25 Jahre binden. Kontrollverlust im Staatskonzern. Das Beispiel NEAT. Die bisher beschriebenen Probleme bieten schon Anlass genug, die vielen Einzelunternehmen zu einigen wenigen effizienten Einheiten zu fusionieren und die Hierarchie innerhalb der Bahn abzuflachen. Statt aus einer schwer zu regierenden Dynastie von Tochterunternehmen könnte der Konzern aus 2, in Ausnahmefällen vielleicht 3 Ebenen bestehen und so kontrollierbarer werden. Auf der obersten Ebene gäbe es wie bisher die DB AG, darunter Unternehmenssparten wie DB Fernverkehr und DB Regio und darunter allenfalls noch eine weitere Ebene, wenn es erforderlich ist, beispielsweise regionale Töchter für den Regionalverkehr. Einfach, klar, transparent. Ohne Verwaltungswasserkopf und Doppelstrukturen.